Familienbande. Kriminalhörspiel in 4 Teilen von Bernd Lau und Walter Adler. 1. Teil. Das letzte Mal zusammen Schiff gefahren sind, war es ein Tretboot, 68 in Le Gros. 5 Francs die Stunde. Und wir beide sitzen auf dem Boot und strampeln stur und in großer Gewissheit der Sonne entgegen. Die Augen zu, vorsichtig, damit es nicht spritzt, dass ja der Joint nicht nass wird. Lange her, was? Mit dem Kiffen ist es auch vorbei, eigentlich schade. Meiner Mutter habe ich selbst das Drehen beigebracht. War ein enormes Abenteuer für sie. Für den Alten natürlich auch. Und deine? Pieps wohl. Ich finde immer noch, Kiffen verbindet. Eine Weile hat es die Gäste bei uns zu Hause mehr verbunden als das Saufen. Hättet ihr euren Hausmeister öfter einladen müssen. Mein Vater würde heute noch kiffen vor lauter Begeisterung. Bist du sauer? Quatsch. Le Gros, blau, blau, blau. Meer blau, Himmel blau, Häuser blau. Mutter, Vater, Onkel, Tante, Oma, Opa. Sohn und Tochter, alle sitzen sie in blauen Trainingsanzügen an endlosen Tischen und warten geduldig auf verbrannte Steaks und Matsche Pommes frites. Und wir dachten, wir sind an der Côte d'Azur. Hast du damals schon an deine eigene Yacht gedacht? Auf deine Schwitter? Schöner Name für eine Yacht. Selbstkritisch und melancholisch. Gibt es eigentlich einen besonderen Grund für den Namen? Wieso? Nur so. Schuita. Die brutale Rückseite des guten Menschen. Irgendwo meinst du eine Symbolfigur natürlich jeden von uns. Aber wer erinnert sich schon, wenn er so im Liegestuhl liegt, freiwillig an seine verkaufte Menschlichkeit? Quatsch. Auch nicht unbewusst? Nein, Herrgott, nochmal. Also nur ganz allgemein ein Denkmal für den hässlichen Absprung in die Notwendigkeit. Meinetwegen. Bist du sauer? Quatsch. Komm, schmeiß den Motor an, wir fahren zu dem Boot rüber. Spinnst du? Die warten doch auf uns. Du bist ja verrückt. Du kannst nicht einfach zu wildfremden Leuten kommen und fragen, warum verfolgen sie uns? Die verfolgen uns überhaupt nicht. Das ist irgendein ganz blödsinniger Zufall. Das muss aber schon ein sehr blödsinniger Zufall sein, der das Boot 7 Stunden lang hinter uns herzieht. Ich fahr da nicht hin. Schade. Komm, dann ziehen wir uns um. Auf dem vorderen Felsabsturz haben wir noch eine Stunde direktes Sonnenlicht. Ich tauche heute nicht. Was? Keine Lust. Bist du krank? Ist es jetzt auch schon was Besonderes, wenn man mal keine Lust hat zum Tauchen? Muss man sich jetzt auch schon stundenlang deswegen verantworten? Tu mir einen Gefallen und löcher mich nicht dauernd. habe keine Lust. Das ist alles. Was für Leute würdest du denn in einem Führungskräfteseminar erwarten? Doch die Gerges, Holzingers und Kettlers, diese farblosen Ehrgeizlinge zwischen 30 und 45. Mit ihren rosa Baby-Gesichtern. Oder? Aber von wegen. Opas saßen da. Mindestens zur Hälfte nette alte Opas. Eingeklemmten Schulbänke. Was sagst du zu dem Müssen in Raskas? War schon richtig, oder? In Hamburg würde ich dir nicht bestellen. Dann könnten sie noch so viele französische Restaurants aufmachen. In Hamburg schmeckt alles nach Hamburg. Ja. Schmeckt's dir nicht? Doch, doch. Nein. Und dann sitzen diese Opas also brav da und kriegen zum Beispiel Folgendes beigebracht. Geben Sie Ihrem Untergebenen jederzeit das Gefühl, dass Sie ihm aufmerksam zuhören, ganz gleich, was er sagt, ganz gleich, womit Sie gerade beschäftigt sind. Du siehst den Opa an, der hat sein ganzes Leben lang gewusst. Gibt zuhören oder weghören. Nur erfährt er, dass man auch zuhören kann, ohne zuzuhören und dass das überhaupt die Kunst ist. Er guckt ein bisschen blöd, aber dann prägt er sich eifrig die neue Weisheit ein. Das war manchmal schon ekelhaft. Du gibst mir jedenfalls nicht das Gefühl, dass du zuhörst. Was? Weit weg, ne? Wieso? Macht ja nicht. Wollen wir morgen mal in eine andere Richtung? Vor der Camargue soll es ganz bizarre Plätze zum Tauchen geben. Muss man natürlich finden. Wir müssten früher aufstehen. Max, ich... Leider, ich... Ich möchte morgen nicht rausfahren. Was ist los? Wenn du Lust hast, alleine... Sag mal, Robert, wenn ich dir auf den Wecker falle... Da musst du mir das sagen. Quatsch. Mit dir hat das überhaupt nichts zu tun. Hm. Du hast Probleme mit dem Ding. Hm? Ich meine, ich habe mich auch gewundert, dass du dir bei deinem Gehalt so ein Monstrum von Yacht leistest. Hast du dich ganz schön übernommen, was? So, gewundert hast du dich. Wunderbar. Hättest du dir sowas gekauft, hättest du dich natürlich nicht gewundert. Niemand hätte sich gewundert. Robert. Ach, lass mich doch in Ruhe. Wenn ich dir helfen kann. Ach, Scheiße. Leide du weiter an deinem Führungskräfteseminar. Wenn es dir zu schlimm wird, halt dir deinen blauen Thymianbeutel unter die Nase. Aber mich lass bitte in Ruhe. Da sagst du es ja selbst. Du bist diejenige, die Max immer noch den Rücken stärkt. Du. Und mit welchem Ergebnis? In der Firma hat er sich in 2 Jahren nicht so viel Autorität verschafft. Nicht so viel. Mit seinen Sekretären duzt er sich inzwischen. Das hat er geschafft. Ist großartig. Und wenn ich ihn dann in ein Seminar schicke, damit er endlich lernt, wie man Leute führt, was höre ich mir hinterher an? Gegrinst hat er. Sein dummes, ironisches Grinsen hat er aufgesetzt. Und woher hat er das? Etwas leiser bitte, ja? Ich habe mir nicht deine eigene Wohnung genommen, damit du hier deinen Zirkus fortsetzt. Der Junge hat nicht zu grinsen. Der Junge hat schleunig sein Verhalten zu korrigieren, sonst gar nichts. Aber seine Mutter würde ja am liebsten mitgrinsen. Vermutlich von einer höheren Warte aus. Die Warte kenne ich. Mir ist scheinbar völlig gleichgültig, was aus deinem Sohn wird. Keine böswilligen Missverständnisse, mein Lieber. Ich beurteile nur einige Dinge in seiner Entwicklung etwas anders als du. Warum ist er wieder zurück? Da setzt sich der Herr Sohn nicht etwa hinter seinen Schreibtisch und arbeitet auf, was liegen geblieben ist. Ivo, denkt da gar nicht dran. Er nimmt Urlaub. Macht sich mit dem Mädchen ein paar schöne Tage. Er ist mit keinem Mädchen unterwegs. sondern mit Robert. Wer soll denn das nun wieder sein? Robert Weber. Mit Weber? Weber aus dem Labor? Ja. Wo sind die beiden hingefahren? Da fragst du mich zu viel. Ich möchte wissen, wo die hingefahren Mach sind. Mach bitte kein Theater. Du sagst mir auf der Stelle, wo die hingefahren Fass sind. Fass mich nicht an. Entschuldige, Elisabeth. Du musst mich wirklich entschuldigen. Du bleibst dir immer gleich, mein Lieber. In der Firma Gottvater und bei mir das Kleinkind. Schreiend, strampelnd und unausstehlich. Bitte, Elisabeth, er hat dich angerufen. Das macht er immer. Nein. Soviel ich weiß, hat Robert sich ein Schiff gekauft. Das wollten sie in Marseille abholen. Und jetzt müssen sie irgendwo an der Côte sein. Oh, ja. Entrez, s'il vous plaît. Robert. Max, du... Ich wollte dir nur sagen... Willst du noch mal weg? Ich fahre zurück. Na wundervoll, es wird dir immer schöner. Du brauchst gar nicht den Gekränkten zu spielen. Dafür gibt's überhaupt keinen Grund. Ach, woher denn? Natürlich nicht. Ist ja alles bestens. Tagelang knüdelst du nur vor dich hin, sagst kaum mal drei Worte an einem Stück, dass man meint, man ist, das weiß ich, man ist mit einem vom Katasteramt unterwegs. Kein Tauchen, kein Wasserski, kein gar nichts. Und heute fährst du halt wieder nach Hause. Einwandfrei, was denn sonst? Weißt du, den Urlaub habe ich gefressen, das kann ich dir sagen. Ich kann es nicht ändern. Du kannst es nicht ändern. Ja, wenn sonst im Arsch nochmal. Wenn du irgendwas hast, dann mach doch endlich den Mund auf. Die Rechnung habe ich bezahlt. Mein Zug geht in einer Dreiviertelstunde. Dein Zug? Um die Zeit gibt's keine Maschine mehr nach Hamburg. Mann Gottes, dann nimmst du halt morgen früh die erste. Damit bist du immer noch eher in Hamburg als mit dem Zug. Ich nehme trotzdem den Zug. Also, dann... Tschüss. Die zwei Minuten wirst du doch noch warten können. Ich zieh mich an. Robert, brauchst du Geld? Was? Nein, nein. Wie viel brauchst du? Du, ich brauch kein Geld. Das war's dann wohl. Ich habe im Hotel ein Schließfach auf deinen Namen gemietet. Hier ist die Quittung. Schick mir bitte die Sachen zu, wenn ich dich aus Hamburg anrufe. Was soll denn das nun wieder? Hier mich hin! Robert! Monsieur von Hülstein? Ja? Telefon pour vous, Monsieur. Aha. Merci bien. Ja? Kommissar Jules, Kriminalpolizei Cannes. Spreche ich mit Monsieur Maximilian von Hülstein? Ja? Wie wir festgestellt haben, hat eine Monsieur Weber bis gestern Abend ein Zimmer in Martinez gehabt. Wir haben festgestellt, dass Monsieur Weber sein Zimmer neben Ihrem hatte. Wir haben festgestellt, dass Sie beide zusammen hier in Cannes eingetroffen sind und beide aus Hamburg gekommen. Sie waren die letzten Tage immer zusammen, ist das richtig? Ja. Ist es wahr, dass Sie beide Freunde oder gute Bekannte sind? Ja. Monsieur von Hülstein, ich habe eine traurige Nachricht für Sie. Monsieur Weber ist tot. Monsieur von Hülstein. Sind Sie noch da? Ja. Meine Beileid. Wir haben die Leiche heute Morgen in die Nähe von Fréjus an der Eisenbahn gefunden. Sagen Sie, warum Monsieur Weber in der letzten Zeit vielleicht Depressive. Monsieur von Ullenstein. Ja. Entschuldigen Sie, Monsieur, natürlich. Es ist ein Schock für Sie. Leider kann ich auf Ihre Mitarbeit nicht ganz verzichten. Ja. Wenn es Ihnen recht ist, holen wir Sie in 2 Stunden in Ihren Hotel ab und fahren mit Ihnen nach Fréjus. Sie müssen die Leiche für uns identifizieren. Ja. Vielen Dank, Monsieur. Und Kopf hoch, wie man in Deutschland sagt. Monsieur von Ullenstein? Machen Sie mir bitte gleich die Rechnung fertig. Sofort, Monsieur. Und lassen Sie mir die Sachen aus diesem Schließfach bitte sofort auf mein Zimmer bringen. Sofort, Monsieur. Dann legen Sie mir bitte Hamburg 488392 auf mein Zimmer. Und rufen Sie mir in 15 Minuten eine Taxe. Sofort, Monsieur. Hamburg 488392, ein Taxi en 15 Minuten. Ja? Lisa, Gott sei Dank, ich dachte schon, ich erwische dich nicht. Hallo Max, wie geht's dir? Es ist furchtbar. Wahnsinn, ich kann's dir nicht erklären. Ich muss weg, verstehst du? Ich kann hier nicht bleiben. Max, was ist denn? Ich wollte dir nur sagen, mach dir keine Sorgen, ich rufe dich wieder an. Versprich mir, dass niemand was davon erfährt. Max. Hast du verstanden? Niemand. Versprichst du das? Max. Ich rufe wieder an. Max! Für gewöhnlich ist es durchaus nicht meine Art, mich Privatdetektiven anzuvertrauen. Ein Büro haben Sie hier, meine Güte. Man darf sich gar nicht umsehen. Fühlen Sie sich hier wohl? Ja, bilden Sie sich ein, dass man so das Vertrauen seiner Klienten gewinnt? Also bitte, ich bin im Augenblick auf Sie angewiesen. Meine Güte, nun sagen Sie doch endlich etwas. Wie geht es weiter? Ich habe Ihnen doch erklärt, dass ich zum ersten Mal in einer solchen Situation bin. Weshalb sind Sie zu mir gekommen, Frau von Ullenstein? Sie müssen meinen Sohn beschützen. Meinen Sohn Maximilian. Das fällt doch in Ihr Fach. Ja. Schutzbegleitung übernehme ich. Ihr Sohn heißt Maximilian von Ullenstein? Ja. Alter? 28. Beruf? Tja, Betriebswirtschaft hat er studiert. Dann hat er sein Diplom gemacht und augenblicklich wird er von meinem Mann darauf vorbereitet, unsere Firma zu übernehmen. Um was für eine Firma handelt es sich? Wir produzieren Arzneimittel. Hören Sie, Herr Schmidt, Sie stellen Fragen. Ich sehe nicht ein, wieso das hierher gehört. Ich versuche, mir ein Bild zu machen. Dabei kommt man mit den 7 Ws am weitesten. Mit was bitte? Mit den 7 Ws. Wer, was, wo, womit, warum, wie und wann. Wollen wir weitermachen? Bitte. Wer ist Ihr Sohn? Wie bitte? Was Ihr Sohn für ein Mensch ist. Sie fragen mich allen Ernstes, was Max für ein Mensch ist? Ja. Wenigstens ungefähr. Ein paar Eigenschaften, die Sie für wichtig halten. Bitte. Ja, wie soll ich Ihnen Max beschreiben? Die Hände würden Ihnen auffallen. Ja, ich habe ihn mir immer gut als Chirurgen vorstellen können. Aber mein Mann musste ihn ja unbedingt in die Fabrik stecken. Ja, und sonst? Ein paar harmlose Spinnereien. Um den Hals zum Beispiel trägt er ständig einen Thymianbeutel. Das genügt mir schon, danke. Wann und wo halten Sie meine Schutzbegleitung für erforderlich? Wann? Jetzt, sofort. Und wo? Ja, wo er ist? Wo wollen Sie ihn denn beschützen? Ich frage das deshalb, weil Schutzbegleitungen normalerweise nur für bestimmte Anlässe gewünscht werden. Zum Beispiel für Reisen oder für Verabredungen. Sie möchten also eine Totalbegleitung? Wo kann ich ihn treffen? Das weiß ich nicht. Aha. Also Sie wünschen einen Suchauftrag mit anschließender Schutzbegleitung. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Er hat mich gestern angerufen. Von Livorno aus. Er wollte 20.000 Mark von mir haben. Und die soll ich ihm jetzt bringen? Nein, nein, das Geld habe ich ihm schon telegrafisch angewiesen. Wohin? Nach Livorno, postlagernd. Was hat er am Telefon gesagt? Ja, nichts. Nur, dass er unbedingt das Geld braucht und dass ich mir weiter keine Sorgen machen soll. Und das hat Sie beunruhigt? Ja, selbstverständlich hat mich das beunruhigt. Ja, glauben Sie, wenn Ihnen Ihr Kind sagt, mach dir keine Sorgen, dann ist das auch nur der mindeste Grund, sich tatsächlich keine zu machen? Frau von Ullenstein, warum halten Sie es für angebracht, Ihren Sohn schützen zu lassen? Nur wegen dem Anruf? Max war in Cannes. Mit seinem Freund Robert Weber. Robert ist vorgestern aus einem fahrenden Zug gestürzt. Gestürzt? Die Polizei sagt gestürzt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Max weggelaufen ist. Ach, er ist weggelaufen? Ja, es kann natürlich der Schock gewesen sein. Die beiden waren seit der Schulzeit enge Freunde. Roberts Vater war lange Jahre Hausmeister bei uns. Aber Sie glauben nicht an einen Schock. Sie glauben, sein Freund ist ermordet worden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde nach Max eine Fahndung eingeleitet. Man braucht ihn als Zeuge. Müssen Sie sonst noch etwas wissen? Noch eine ganze Menge. Aber dafür haben wir unser Basisformular. Wenn Sie mir bitte das heute noch vollständig ausfüllen würden. Aha. Ist das nicht ein bisschen indiskret? Hat der Gesuchte sexuelle Lustgefühle bei Angehörigen des eigenen Geschlechts? So etwas kann sehr wichtig sein. Und was Sie nicht ausfüllen wollen, können Sie ruhig unbeantwortet lassen. Und Ihr Honorar? Das steht alles auf dem Formular. 150 am Tag plus Spesen gegen Beleg. Ich dachte mir, ich gebe Ihnen pauschal 20.000 Mark. Unabhängig von der Zeit, die Sie dafür aufwenden. Und sollte es länger als einen Monat dauern, betrachten wir 20.000 Mark als Monatsgehalt. Ist Ihnen das recht? Ob mir das recht ist? Auskunft Teiler, Vater und Söhne, Möller. Ja, hier ist Gieselherr. Tag, Paul. Gott, was willst du denn? Ich habe einen Kunden hier. Paul, ich hab's gebracht. Ich hab's so gebracht, du glaubst es nicht. Ach, mach mal voran. Ich hab den auf der Randland gezogen. Ja, willst du, dass ich dir gratuliere oder warum rufst du an? Nein, ich rufe an, weil ich für meine anderen Sachen keine Zeit mehr habe. Das eine ist Fiedler und Co. Warenhausaufsicht. Ja, ja. Und dann noch eine Freizeitüberwachung, die sehr gut bezahlt wird. Amerikanischer Direktor, 6 Wochen in Hamburg. Seine Leute wollen wissen, was er nach Feierabend treibt. Wen er trifft, ne, das übliche halt. Ja, ja, ja. Ob es auf Ehebruch oder Industriespionage hinausläuft, das weiß ich noch nicht. Wäre das was für dich? Ja, steck die Unterlagen bei uns in den Briefkasten, aber noch vor Mittag. Sonst noch was? Na, Paul, habt ihr was über von Ullenstein? Ja, du, das kann ich dir wirklich aus dem Kopf nicht sagen, aber glaube ich kaum. Soviel ich weiß, war nie etwas Besonderes mit denen. Höchstens, dass seine Frau sich von ihm getrennt hat, aber deswegen legen wir doch noch kein Dossier an. Also wenn ihr doch was habt, ja. Ich zahle 300. Donnerwetter. Also, Max von Ullenstein, 28 Jahre. Winterteil, wie? 1,80 Meter. Sie? Schlank. Mittelblondes Haar. Hell. Besondere Kennzeichen. Er trägt einen Thymianbeutel auf der Brust. Was ist das, Thymianbeutel? Thymian ist ein stark riechendes Gewürz und ein Beutel ist ein Beutel. Und reiche Leute, Capito. Capito. Und der Vogel ist in Livorno? Er war in Livorno. Wo er jetzt ist, das weiß ich nicht. Man hat ihm gestern 20.000 Mark nach Livorno überwiesen. Daran muss sich der Postbeamte erinnern. Also bei dem würde ich anfangen. Dann die Hotels, Taxifahrer, Autofahrer. Mikko Livorno ist eine Hafenstadt. Oh, leider. Eine Menge Schifffahrtslinien. Ich habe mir das angesehen. Korsika, Sardinien, Elba, Napoli, Genova. Da müsste man alles überprüfen. Hast du jemanden? Sie, einen Freund in Pisa. Was bezahlst du? Erstmal 200. Du bestimmt, Ecco. Ich kann darüber nicht reden. Ist unmöglich. auch nicht für einen Hunderter? Herr Kurzer. Machen Sie es mir nicht noch schwerer. Bei jedem anderen Fall gerne, aber ich fliege auf der Stelle, wenn was hochkommt. Ich will doch nur wissen, ob das Ihrer Ansicht nach Mord war und ob Max von Uhlenstein als Mörder oder nur als Zeuge gesucht wird. Hunderter, haben Sie gesagt? Hab ich gesagt. Also. Also hören Sie mal. Der Einzige, der Uhlenstein für einen Mörder hält, das bin ich. Ach ja? Naja, das ist es ja. Sonnenklar ist das Ganze. Aber die Herrschaften machen alle die Augen zu. Sagt mir der Kommissar doch glatt, einen wie den Uhlenstein, den darf man nicht ärgern. Statt die internationale Fahndung in Marsch zu setzen, da latschen wir zum Herrn Direktor und erkundigen uns, wo er denn bitte schön meinen würde, wo der Herr Sohn stecken täte. Und wissen Sie, was der erzählt? Na? Also ich hätte mich bepissen können. Der Junge wäre auf Dienstreise in Thailand. Muss man sich mal vorstellen, nicht? Der Freund wird umgebracht. Er soll die Leiche identifizieren. Aber da hat er im letzten Moment keine Lust zu, weil er auf Dienstreise will. Und weiter? Ja, Döblin musste ihm versprechen, die angebliche Dienstreise nicht groß mit einer Fahndung zu stören. Von wegen Geschäftsschädigung. Und nun? Na, nun stören wir nicht. Naja, wir haben wenigstens die Kollegen in Thailand angefragt. Natürlich keine Rede von Uhlenstein da unten. Der Papi will uns einwandfrei verladen. Ich sage Ihnen auch warum. Der will Zeit gewinnen. Nicht wahr? Bis der saubere Herr Sohn in Sicherheit ist und wir gucken zu. Der Kommissar Döblin, der hält sich an diesem blöden Alibi fest. Es gibt ein Alibi? Na klar gibt's ein Alibi. Irgend so ein französischer Nachtportier, der will bezeugen, dass Uhlenstein zur Tatzeit im Bett lag. Ja, ein französischer Nachtportier. Muss man sich mal vorstellen. Oh. Guten Morgen, liebe Frau. Nicht böse sein, bitte. Bitte nicht böse sein. Komm jetzt hoch. So, ich habe eine bessere Idee. Komm runter, Pop. Übernimm dich nicht. So besoffen war ich noch nie, dass ich ihn nicht mehr hochkriege. Aber bitte. Bitte sehr. Nicht. Soll ja kein Zwang sein. Hallo, ihr Mäuse. Seid ihr alle verdurstet? Es ist nichts zu trinken da. Ist ja auch schon egal. Ob ich verdurste oder erschossen werde, tot ist tot. Kieselherr, steh auf. Auf dem Fußboden ist es viel zu kalt. Ich will nicht in die Erde gebuddelt werden. Du sollst meine Asche in alle vier Winde zerstreuen. Schwör, dass du mich zerstreust. Kieselherr, für mich fängt der Tag um 7 Uhr an. Die 3 Stunden möchte ich gern noch schlafen. Ja, ich bleibe allein auf meinem Elefantenfriedhof. Die jammern nicht, die schreien nicht. Wenn ein Elefant abkratzen muss, dann verabschiedet er sich von allen, marschiert in den Dschungel und stirbt. Einsam und allein. Das nenne ich Charakter. Dann bleib du hier auf deinem Elefantenfriedhof. Ich leg mich wieder hin. Bist du mir böse? Nein, ich bin dir nicht böse. Du bist mir doch böse. Nein, ich bin dir nicht böse. Ich habe auch ein bisschen was getrunken. Ja. Kein Mensch fällt heutzutage einfach so aus dem D-Zug. Kieselherr, ich bitte dich, komm bitte mit. Du kannst mir ja im Schlafzimmer alles erzählen. Warum ist es mir so schlecht? Warum wohl? Das glaubst du aber selbst nicht, dass der jetzt irgendwo im sonnigen Italien sitzt und mit 20.000 vor sich hin trauert. Wer trauert vor sich hin? Max. Unser Max. Maximilian von Uhlenstein. Den rechten Fuß. Ist das dein Auftrag? Auftrag? Ach, das ist kein Auftrag, das ist ein Himmelfahrtskommando. Die Beine hoch. Ja. Zappel nicht so herum. Bleib ruhig liegen. Mach jetzt das Licht aus. Ja, um Gottes Willen, nicht Licht aus. Thailand-Reise. Dienstreise. Da kann man so lachen. Verdammte Scheiße. Jemand aus dem Zug werfen, das ist doch das Letzte. Auf ein mehr oder weniger kommt es denen ja nicht an. Wenn du so viel Angst hast, warum gibst du den Auftrag nicht zurück? Ich habe ihn aber angenommen. Kannst du sowas nicht zurückgeben? Man kann keine goldenen Eier verschenken. Komm, erzähl mir das morgen. Das ist ja echt scheiße. Gisela? Ja. Schläfst du schon? Das Bett geht dauernd hoch. Warum kommt die Mutter zu mir und geht nicht zur Polizei? Gisela? Sensibel? Ja, kann man sagen. Sensibel, intelligent, oft in der Intro-Ecke. Wozu brauchen Sie das? Wenn ich hinter einem Typen her bin, dann muss ich doch nur wissen, wie er aussieht, oder? Wenn ich hinter einem Typen her bin, wie Sie das nennen, dann muss ich in erster Linie an mein Risiko denken. Und mein Risiko ist abhängig von der Person des Gesuchten. Von den Gründen, aus denen er sich versteckt hält und von den Gründen der Leute, die die Suche finanzieren. Ich denke, Sie kommen von Elisabeth. Trauen Sie ihr nicht? Fräulein Schönecker, ich weiß, Sie haben ihm versprochen, nicht zu verraten. Was man versprochen hat, soll man halten. Ah, das Wichtigste habe ich vergessen. Sein Mutterkomplex. Fräulein Schönecker. Doch, der Mutterkomplex gehört zum Thema. Ihr Max sitzt in der Tinte. Max und seine Mutter, das ist so... Sie kennen sie ja selbst. Immer die Nase oben und den Daumen drauf. Ja, das müssen sie als Junge erstmal verkraften. Und wenn Elisabeth sie dann in ihrem ständigen Kampf gegen Eduard immer noch vorschiebt, das kann nicht ohne Folgen bleiben. Max hat sich jedenfalls von Anfang an für Elisabeth und gegen Eduard entschieden. Gegen alles, was der Vater repräsentiert. Ordnung, Disziplin, Autorität, Unterwerfung und so weiter. Das ging auf der Schule gegen die Lehre, auf der Uni gegen die Professoren, später gegen die Arbeit im Büro. Ja, überhaupt gegen die Firma. Und Sie? Och. Ich bin das Verhältnis mit der etwas älteren Frau. Ohne Familie im Rücken, ohne Vermögen, aber unabhängig. Für seine Familie bin ich ein Albtraum. Auf Dauer sind Albträume allerdings schwach. Max ist auch ein bisschen schwach. Und vermutlich ist es gar nicht unangenehm, sich eines Tages wieder in den Schoß der Familie und dann das große Erbe zurücklutschen zu lassen. Daran wird unser Happy End wohl scheitern. Die Platte ist auch zu Ende. Ich bin alles losgeworden. Es gibt keinen Grund, den Abschied weiter zu verschieben, oder? Haben Sie überhaupt keine Angst? Wenn das alles stimmt, was Sie mir gesagt haben, dann muss ich ja Angst um ihn haben. Max lassen wir ruhig mal beiseite. Ich meine nur Sie. Gar keine Angst? Wollen Sie es jetzt noch mal mit Bange machen versuchen? Wenn ein 28-jähriger Mann, der seit 3 Jahren mit einer derselben Frau zusammen ist, untertauchen muss, dann ruft er nicht als erstes und als einziges seine Mutter an. Ich dachte, seinen Mutterkomplex hätten wir durch. Fräulein Schönecker, bitte, es ist in seinem Interesse. Wollen Sie sich nicht verabschieden? Das Telefon. Ich telefoniere lieber, wenn ich alleine bin. Man ist dann freier, finden Sie nicht? Tja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja? Hallo, Lisa. Max. Alles klar? Du bist lustig. Sag mal, kannst du dich für ein paar Tage frei machen? Ich bin hier in so eine Art Paradies geraten. Das Einzige, was mir fehlt... Wo bist du? Im Paradies. Also nur lass doch den Blödsinn, Max. Doch, ich bin bei Freunden, auf dem Land. Kein Nachbar, kein Auto. Die nächste geteerte Straße ist 10 Kilometer weit weg. Und im Moment ist hier gerade die Zeit so 4 bis 6 Wochen vor der Ernte. Alles unerhört saftig. Ganz satte Farben, ungeheuer. Also ich habe jetzt wirklich keinen Nerv für die Natur. Satte Farben, du bist doch nicht ganz dicht. Vor 2 Minuten saß hier noch einer auf dem Sofa, der hat mich 1 Stunde lang bearbeitet. Was glaubst du denn, wie fertig ich bin? Satte Farben. Wer war das? Na, er behauptet, er wäre Privatdetektiv. Elisabeth hätte ihn engagiert, um dich zu beschützen. Kannst du dir das vorstellen? 1 Stunde lang ging das. Hast du ihm gesagt, dass ich dir angerufen habe? Ach wo. Ich habe ihm deine Psyche erklärt. Was hast du? Da lachst du. Was soll ich denn sonst machen? Bevor ich ihm was vorlüge und mich in alle möglichen Widersprüche verheddere, ich kenne mich doch. Ich will jetzt endlich wissen, was eigentlich los ist. Wieso musst du dich verstecken? Was war denn mit dir und Robert? Lisa, so am Telefon. Das ist viel zu kompliziert. Du lass deine Übersetzung ein paar Tage liegen, setz dich ins nächste Flugzeug und komm hierher, ja? Also du spinnst doch. Ich kann doch nicht gleich bei meiner ersten Übersetzung einen Termin überziehen. Was glaubst du, was da für mich dranhängt? Aber das ist doch eine Ausnahme. Flug bezahle ich. Also jetzt hör mal zu. Du bist derjenige, der sich ins nächste Flugzeug setzt. Und wenn du hier bist, dann gehst du schleunigst zur Polizei. Die suchen dich nämlich sowieso. Und wenn das nicht alles nur Einbildung ist, dann beschützen sie dich auch. Dazu sind sie ja schließlich da. Zur Polizei, das geht nicht. Ich weiß, warum Robert umgebracht wurde, beziehungsweise ich weiß es nicht, aber ich bin auf Dinge gestoßen. Ich verstehe zwar nichts davon. Trotzdem, du musst mir wirklich glauben, wenn ich damit zur Polizei gehe, dann wird alles nur noch komplizierter und schwieriger. Du übertreibst schon wieder. Nein. Und komm bitte, ja? Du übertreibst schon wieder. Jetzt passen Sie mal auf. Ich werde es versuchen. Aber ob es was wird? Gib mir deine Telefonnummer. Wie soll ich dich denn erreichen? Ja, warte nicht so schnell. Na, so schnell kann ich nicht. Hab ich? Ja, hab ich. Tja. Mach's gut. Du hast Nerven. Nein, so war das nicht gemeint. Aber wie du einen auf Trab hältst. Ja. Ich dich auch. Ja, sehr. Tschüss. Also für den Anfang finde ich das sehr beruhigend. Jedenfalls ist damit bewiesen, dass es Ihrem Sohn relativ gut geht. Sind Sie etwa schon am Ende mit Ihren großartigen Neuigkeiten? Nun wissen wir ja immer noch nicht, wo er ist. Na ja, Fräulein Schönecker war mir gegenüber übertrieben vorsichtig. Das muss man berücksichtigen. Sie ist nicht 1 Minute aus dem Zimmer gegangen. Sonst hätte ich selbstverständlich meinen Spion im Telefonhörer platziert und wüssten wir jetzt mehr. So konnte ich den Spion leider nur im Sessel unterbringen und das Polster dämpft natürlich. Sonst. Und was nun? Hat sie ihn noch mal angerufen? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Das entzieht sich Ihrer Kenntnis? Ja, wozu haben Sie denn Ihren Spion? Ja, das ist so. Mein Spion hat nur eine Reichweite von 40 Metern. Leider. Ich müsste also ständig in dem Haus bleiben. Das ist schwierig, man fällt leicht unangenehm auf. Gibt es denn keine anständigen Spione? Die gibt es schon. Mit einem Moskauer Bonbon zum Beispiel hören sie jede Stecknadel im Umkreis von 200 Metern fallen. Aber das kostet auch. Solche Investitionen amortisieren sich nicht in einem Einmannbetrieb. Ich will ganz offen sein. Für mein Geld erwarte ich erheblich mehr persönliches Engagement von Ihnen. Aus dem Telefonat geht doch ganz eindeutig hervor, dass das Mädchen weiß, wo sich mein Junge aufhält. Also. Fräulein Schönecker ist aber fest entschlossen, sich niemandem anzuvertrauen. Ich vermute, dass ihr Sohn das von ihr verlangt. Ich kann seine Adresse ja schlecht aus ihr herausprügeln. Die Methode ist ganz allein Ihre Sache, Herr Schmidt. Ja. Hier gleich um die Ecke ist ein Imbiss. Hier gleich um die Ecke kann ich aber den Hauseingang nicht sehen. Wie lange stehst du denn schon hier? Über 3 Stunden. Frikadelle und Cola. Mehr kannst du wohl nicht tragen. Soll ich noch was holen? Das war schon gut. Dann nicht. Nur weil dieses blöde Mädchen nicht mit der Adresse ausrückt. Das ist doch zu dämlich. Wenn ich mal mit ihr rede. Hast du mal eine Zigarette? Warum nicht? Wie heißt sie? Wenn sie mir nichts sagt, dann wird sie ausgerechnet dir was sagen. Ich versuch's mal. Wie heißt sie? Schönecker. Lisa Schönecker. Unter einer Reederei stelle ich mir nur Matrosen und Kapitäne vor. Matrosen und Kapitäne kenne ich keinen einzigen. Ich stelle die Schiffsladungen zusammen. Rufe die Container in den verschiedenen Häfen ab. Das hört sich aber besser an, als es in Wirklichkeit ist. In Wirklichkeit ist es nämlich nur Büroarbeit. Aber manchmal ist es auch bei uns im Kontor ganz lustig. Dann spielen wir Schiffe versenken. Übersetzen macht sicher mehr Spaß. Ja, ich kann mir meine Arbeit selbst einteilen, das stimmt. Aber ich mache das noch nicht lange. Bis vor kurzem habe ich halbtags für eine Wirtschaftszeitung gearbeitet. Sie lieben Max. Ja. Ich bin in ihn verliebt. Werden Sie ihn besuchen? Nein. Ich würde schon gern, aber Max will nicht. Männer müssen unbedingt alles allein machen. Ich kann Ihnen wirklich nichts sagen. Ich verstehe Sie. Ich weiß nicht, ob Sie das wirklich verstehen. Ich will ja gern glauben, dass Ihr Mann Max helfen will. Aber wenn Max die Hilfe nicht haben will, ich kann ihn doch nicht zwingen. Es ist alles so kompliziert. Ich bin nicht seine Frau, verstehen Sie? Ich bin einfach nur eine Freundin. Giselher sagt, dass es vielleicht Mord war. Ja, das weiß ich. Ich will jetzt gehen. Ich weiß ja selbst nicht, was ich machen soll. Ich würde Sie gern mal wieder anrufen. Das soll ich Ihnen abnehmen? Aber ja. Der Kommissar besteht darauf, dass wir uns eisern, bloß an das halten, was wir haben. An die Leiche Robert Weber. Muss man sich mal vorstellen. Wer war Robert Weber? Wie hat er gelebt? Mit wem hat er gelebt? Was tut eine Yacht im Leben eines jungen Chemikers? Die Yacht? Naja, Weber hat sich einen ziemlich teuren Kahn gegönnt. Bisschen zu teuer, ja. Da hat der Kommissar schon recht. Na, jedenfalls tun wir alles, dass wir dem Alten von Uhlenstein nicht in die Quere kommen. Und was ist mit dem Jungen? Der? Und der ist aus dem Schneider. Der besorgt sich in aller Seelenruhe neue Papiere, lässt sich sein Gesicht ein bisschen behandeln, Nase absägen oder sowas, was weiß ich. Kann man ja heute alles machen, wenn man Kohle hat. Also ich sage Ihnen, in 2 Monaten kriegen Sie den nicht mehr. Und wenn er Ihnen in der Straßenbahn gegenüber sitzt. Und keine Ahnung, wo man ihn suchen könnte? Da sucht ja keiner mehr nach ihm. Wir wissen nur, dass er nicht in Thailand ist. Aber das wissen wir ja von den meisten Leuten, dass sie nicht in Thailand sind. Tja, viel ist das ja nicht. Kann ich auch nicht viel für zahlen. Auch das noch. 20er wenigstens? Ja, schön. Ausnahmsweise. Mein Freund sagt, die Leute in Livorno haben sich seinen Geruch gemerkt. Thymian. Um 10 Uhr war er auf der Post und hat 5 Millionen Lire abgeholt. 5 Millionen. Ah. Dann ist er zum Bahnhof gegangen und hat eine Fahrkarte gekauft nach Roma. Rom? Si. Der Zug ist abgefahren 11.18 Uhr und war um 16.43 Uhr in Stazione Termini. Warum denn ausgerechnet Rom? Da finden wir noch nie. Ja. Alfonso, hast du einen Freund in Rom, der sich die Hotelanmeldung, die Linien... Okay, cosa vuoi? Also, alles schon passiert. Italiani sind schnell, ne? Und? Und? Und was? E caro, teuer. Wie viel? 800. 800. Ja, hat eure Inflationsrate immer noch oben drauf, was? Rom hat eine große Bürokratie, eh? Tanti, tanti Beamte, alle wollen sie lire, bevor man anfangen kann mit der Arbeit. Dann ist wenigstens was rausgekommen. Er hat die Maschine genommen nach Monaco, München. Er ist in München? Si. Abflug 19.44 Uhr von Leonardo da Vinci. Ja, bitte. Herr Direktor, Ihr Sohn ist am Apparat. Max? Soll ich verbinden? Ja, bitte. Max? Vater. Max, wo bist du? Ich habe mir lange überlegt, ob ich dich anrufen soll. Wo bist du denn? Das ist im Augenblick völlig nebensächlich. Du sagst mir jetzt endlich, wo du bist. Willst du mir nun zuhören oder nicht? Wir können es auch lassen. Nein, leg doch nicht auf. Ich mache mir solche Sorgen um dich. Vater, ich weiß, warum Robert ermordet wurde. Was? Aber Max, Junge, das ist ausgeschlossen. Niemand kann das im Moment sagen, wie Robert ums Leben gekommen ist. Es kann ein Unfall gewesen sein oder Selbstmord. Nicht mal die Polizei kann das sagen. Robert hat geahnt, dass er ermordet werden soll. Er hat Angst gehabt. Hat er dir das erzählt? Ja. Hat er dir gesagt, ich meine, vor wem er Angst gehabt hat? Nein. Na, siehst du. Er wurde umgebracht, weil er jemanden erpresst hat. Ach, das denkst du dir doch aus. Nein, ich weiß auch, womit er ihn erpresst hat. Vater, in deiner Firma wird geschoben. In einem ungeheuren Ausmaß. Na, hör mal. Minderwertige Präparate, falsche Etikettierung, gefälschte Zolldeklaration. Max, sag mir bitte erst einmal, wo du bist. Robert hat alles genau recherchiert. Seine Aufzeichnung habe ich bei mir. Du hast die... Nein, Junge, ich kann mir denken, wie dir nach all dem zumute ist. Da würden ja sogar mir die Nerven durchgehen. Gib mir deine Adresse, ich schicke einen Wagen und du sollst sehen, wir finden eine Möglichkeit, alles wieder einzurenken. In deiner Firma gibt es jemanden, der mit internationalen Medikamentenschiebern zusammenarbeitet. Max, bitte, wo kann ich dich abholen? Alles deutet auf Dr. Kettler. Wo soll ich dich abholen, sag schon. Dr. Kettler, hast du verstanden? Max. Sie hörten Familienbande, Kriminalhörspiel in 4 Teilen von Bernd Lau und Walter Adler, 1. Teil. Es sprachen Maximilian von Uhlenstein, Christian Brückner, Giselher Schmidt, Günter Lamprecht, Elisabeth von Uhlenstein, Lütgard Ihm, Eduard von Uhlenstein, Dieter Borsche, Lisa Schönecker, Antje Hagen, Katrin Schmidt, Britta Sommer. In weiteren Rollen hörten Sie Michael Thomas, Joachim Wichmann, Adolf Furler, Hans-Peter Hallwachs, Jürgen Hilken, Alf Marholm und viele andere. Ton und Technik Heinz Klein, Anna Effertz. Regie Bernd Lau und Walter Adler.